ist im Wesentlichen noch die Beschreibung von Wünschenswerten, aber nicht geleisteten. Sehen Sie außerhalb dieser Möglichkeiten, die vielleicht irgendwann mal stattfinden, auch für sich persönlich Möglichkeiten von Partnerschaftsbeziehungen, die Sie befördern in Ihrem eigenen künstlerischen Wollen, jetzt außerhalb von organisatorischer Ebene, finden die statt? Oder geht es vielleicht so weit, dass Sie deren nicht bedürfen? Bin ich echt in Verlegenheit, weiß ich nicht, wie ich das beantworten soll. Ich sehe im Moment keine, also nichts Reales da. Weil es gibt so wenig, es wird wenig Ideologie produziert bei uns. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Es wird nur Ideologie reproduziert. Und das ist eine Grundfrage, glaube ich, auch für Autoren oder für Künstler überhaupt. Ich erinnere mich, ich hatte mal vor sehr langer Zeit ein Gespräch mit Nagel. Da war er noch bei der Jungen Kunst, also Chefredakteur. Ich war da mal angestellt eine Zeit lang und wir hatten da das Manuskript von den Katzgraben-Notaten von Brecht. Und da kamen wir in ein Gespräch über Brecht und der Nagel meinte, wenn man den Brecht vergleicht mit dem jungen Schiller, dann fällt auf der ungeheure Ideologieverlust. In dem Sinne, dass der Schiller ein Ideologieproduzent war. Er hat Ideologie produziert, also hat Material gegeben, um sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Und der späte Brecht bleibt sehr oft, und das richtet sich jetzt wirklich nicht gegen Brecht, das ist nur, um das in einem besonders großen Exempel zu sagen. Er betreibt im Wesentlichen Exegese. Also er legt Marx und Lenin aus mit dem, was er an Theorie macht. Und was fehlt, sind Texte, die über die Auslegung hinausgehen. Und über den Versuch, das, was da an Klassikertext vorliegt, nun anzuwenden auf unsere Realitäten. Ja, es gibt ja da auch die Notwendigkeit, diese Texte neu zu lesen, auch manchmal neu zu schreiben, auch zu korrigieren, damit man mit ihnen was anfangen kann in unserer Realität. Mhm. Und das wird nicht geleistet, das gibt es nicht. Auch nicht in der Buch- und der Inszenierung des BE. Nein, da auch nicht. Und ich glaube, damit fängt an die Misere dieser Verbände. Ja, ja. Solange es das nicht gibt, gibt es keine wirklich schöpferische Atmosphäre und keine schöpferische Diskussion in den Verbänden. Und solange es die nicht gibt, werden die Alten sich zurückziehen auf ihre Positionen oder Erfahrungen und haben auch gar kein Instrumentarium, um über ihre Erfahrungen mit den Jungen zu reden. Und ich finde es sehr interessant, der Zusammenhang von Ideologie produzieren, also der Aufgabe der Kunst, und Erfahrungen vermitteln, nicht dieser Zusammenhang. Das heißt, um Ideologie zu produzieren, braucht man ja auch bestimmte Strukturen. Wir erkundigen uns also bei den verschiedenen Autoren, die wir hier haben, nach der Formulierung von Brecht, dass die Vorgänge auch nach Ideenzeichen gemacht werden. Die sind nach Ideenzeichen gemacht. Das Vorgangsrecht der Theaterfarbe werden soll. Also was heißt das eigentlich, nach Ideenzeichen machen? Dieses Moment der Konstruktion, nicht dafür, wo schlägt es vielleicht um in Konstruiertheit und wird vielleicht Hilfskonstruktion, ja, oder sowas. Inwieweit ist es aber unabdingbar, vielleicht eine Ideologie zu produzieren, nicht? Nicht einfach ein Vorgang, zu entbinden, allein. Wie stehen Sie dazu, zu dieser Formulierung? Ja, die ist für Brecht sicher richtig. Ja. Für mich glaube ich nicht. Weil ich kann nie konstruktiv in dem Sinn an ein Material oder an einen Stoff herangehen. Ich kann nur mit dem Detail anfangen. Und vom Detail her das Ganze entwickeln. Und dann ergibt sich aus dem Stoff- oder Materialwiderstand, daraus ergibt sich der Zwang zur Reflexion oder zur Ideologieproduktion. Das sind einfach zwei Methoden oder zwei Wege. Das ist die Materie der Ideen entwickeln, nicht? Ja, ja. Sie haben gesagt, dass die Lehrstücke Brechts für Sie persönlich wichtiger sind als alles andere. Hat das für Sie beim Schreiben auch Konsequenzen? Also, wie stehen Sie überhaupt zu dieser Form des Lehrstücks? Also, ich meine jetzt nicht zur Brechtschen. Prinzipiell, also zum Moment des Didaktischen. Sie haben auch mal gesagt, dass das sozialistische Theater immer einen Moment des Didaktischen habe. Ja, das muss man zunächst spezifizieren. Was ich meinte mit dem Moment des Didaktischen ist zunächst mal, dass wenn ein Stück oder ein Roman nicht auch eine Lehre enthält für andere, die Stücke schreiben oder die Romane schreiben, dann ist es nicht sozialistisch. Ne? Die schreiben, so, haben Sie gesagt. Ja. Und das ist, glaube ich, das hängt auch zusammen mit dem Problem in den Künstlerverbänden. Und was die Lehrstücke angeht, was mich daran interessiert, ist zunächst die Konzeption von Brecht dabei. Dass er ausgeht auf einen, also mit diesen Lehrstücken, auf ein Theater, wo die Trennung von Spielern und Zuschauern nicht mehr so absolut ist. Und letztlich nicht mehr vorhanden. Das ist sicher utopisch jetzt. Aber dieser Ansatz ist wichtig und richtig, glaube ich, bei den Lehrstücken. Ja, wenn Sie sagen, dass die Trennung von Zuschauer und Darstellern ist letztlich nicht mehr vorhanden, das ist eine Perspektive, eine Meinung. Haben wir, vielleicht weil wir also das nicht die Vision haben, nicht? Oder das nicht weit genug in die Zukunft denken können oder uns vorstellen können. Kann auch ganz falsch sein. Deswegen verliert die Frage, was wird denn mit der Kunstform des Theaters? Nicht? Also, es muss doch eine Kunstform erstmal hergestellt werden, durch das Stück und durch die Aufführung, vor der Probenzeit, vorher Schreibzeit. Ja. Also Spezialisierung, kann ich auch Spezialisierung in der Zuschaukunst umgekehrt. Wie sehen Sie das? Ist dann eine hochgradige Verständigung überhaupt noch möglich, wenn vorher nicht diese Spezialarbeit geleistet worden ist? Nicht diese Selbstverständigung, wenn das nicht vorher diese Spezialistenarbeit einfach gemacht worden ist. Und dann erstmal zur Verfügung gestellt wird. Das war unsere Frage dabei. Ja, ne, eben sicher, solange wir eine arbeitsteilige Produktion haben, ist das gar nicht anders zu machen. Und es ist insofern völlig utopisch, als es ausgeht auf einen Zustand, der also bis zu dem wir noch lange brauchen werden, also die Arbeitszeit verkürzt und das alles. Das ist sicher die Voraussetzung für diese Utopie und dann wird man weitersehen. Ja, aber es gibt einen anderen Aspekt, unter dem ich die Lehrstücke wichtig finde, dass nicht mehr es da nicht mehr geht um das Drama des Individuums. Und wir haben doch schon in der, und da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen vielleicht, also die Komödie ist doch letztlich nur ein Versuch, die oder andersrum, für das Drama des Individuums. Ne? Und das ist alles bisherige und der einzige und natürlich ganz abstrakte Versuch, was anderes zu machen in der letzten Zeit, ist diese Lehrstück und Theorie und Praxis von Brecht. Und solange es sich aber um das Drama von Individuen handelt, ist der Tod was ungeheuer Wichtiges. Mhm. Nur für das Individuum ist der Tod wichtig. Ne? Mhm. Für das Kollektiv ist das eine aufhebbare Angelegenheit. Mhm. Und im Ganzen, das klingt jetzt sehr metaphysisch vielleicht, geht es doch darum, ein Gattungsbewusstsein zu produzieren. Das ist sehr hochgegriffen. Weil, ich zitiere mal jetzt was ganz Schlimmes, einen Satz von Bloch, den ich immer sehr einleuchtend fand, aus der Zeit, als er noch hier war. Die moralische Überlegenheit des Kommunismus beruht daran, dass er für den Einzelnen keine Antwort hat. Das finde ich einen sehr guten Satz. Es geht ja nicht um den Einzelnen. Ne? Und nur dadurch, dass es nicht um ihn geht, geht es dann wieder um ihn. Ne? Man kann ihm nur helfen, wenn... Und so. Und den Ansatz finde ich wichtig bei den Lehrstücken. Weil die Komödie ist ja nur die, die Verdrängung der Angst vor dem individuellen Tod. In der Tragödie wird die Angst verklärt. Ne? Und man muss kommen zu einer Theaterkonzeption jenseits dieser Verdrängung und Verklärung. Und da fängt dann eigentlich an die Demokratie im Theater. Und die Diskussion, also Kunst als Diskussion, mit der Gleichberechtigung von Konsument und Produzent. Das ist in sich völlig klar. Mir ist klar, dass das Utopie ist und dass man praktisch im Moment vielleicht nicht viel damit anfangen kann, aber ich glaube, man muss auch jetzt schon an solchen Versuchen arbeiten. Das kann man nicht im Abendspielplan und in großen Häusern. Aber man muss in Abständen solche Versuche machen. Wir haben, das finde ich das eigentlich Interessante im Moment am Berliner Ensemble. Diese Aufführung von Badener Lehrstück, da geht es gar nicht um die Aufführung selbst. Es geht um das, was daraus entsteht aus der Aufführung. Es fing damit an, es war ein ziemlich spezielles Publikum, immer eingeladen Jugendliche. Und die sagten, wir verstehen überhaupt nichts, wir verstehen Bahnhof. Und daraus haben sich jetzt Diskussionen entwickelt mit denen. Jetzt an jedem zweiten Sonnabend gibt es ein Gespräch mit 30 bis 40 Leuten jetzt schon. Und die wollen jetzt zunächst mal, das ist die erste Phase, dieses Stück selber spielen, damit sie und in verschiedener Weise, und jeder hat so eine Vorstellung, wie man das macht, um die Texte, die sie nicht verstehen oder von denen sie glauben, dass sie nicht verstehen, nun selbst zu sagen, was dann dabei rauskommt. Und was mich interessiert, ist mit denen dahin zu kommen, dass man mit ihnen aus dem, was sie über ihr Leben, über ihre Probleme erzählen, ein Stück entwickelt, was aber nur eben nicht nur einfach ein Autor schreibt. Ich glaube nicht so sehr an die Möglichkeit, dass wenn irgendwo in einem Betrieb oder in einer Brigade ein Problem ist, dass dann ein Autor kommt und hört sich das alles an, sieht sich das an, schreibt ein Stück und dann freuen sich alle. Das ist, glaube ich, nicht sehr produktiv. Ich meine, ich sage nicht, dass man nicht weiter Autoren haben muss, die Stücke schreiben, aber die können nicht so spezifisch sein. Und das muss man wirklich versuchen, mit den Leuten selbst zu entwickeln. Und das sind zwei Wege, ne? Und die muss man beide gehen. Beide, denn die gehen ja im Zementbach einen anderen Weg. Nicht. Ich vermute, alle sagen, wenn ich mir auch selber widerspreche, meinten sie doch ihre Polemik vorhin gegen Brechts Unterschätzung des Tragischen. Ja. Nicht. Ja, ja. Das, ja, und dann Sie haben vorhin in der Diskussion gesagt, dass es möglich ist oder auch nötig sein kann, dass der Autor sich über sich selbst lustig macht. Wie stehen Sie persönlich zu Erfolgen und zu Misserfolgen? Gleich noch eine Frage dazu. Diese Orientierung auf einen Weg über die kleine Spielstätte. Hm. In Magdeburg war ja unter dieser Konzeption Mauser geplant. Das hat nicht stattgefunden. Hm. Ist eine solche Niederlage für Sie deprimierend? Kann sie zur Resignation verführen? Ach, ich glaube überhaupt nicht. Das hat ja erstmal ziemlich besondere Gründe, auch dieses Debakel in Magdeburg. Und es ist auch ganz schwer im Moment bei uns Öffentlichkeit einzuschränken bei diesem zweiten Weg, ne, den ich für wichtig und nötig halte. Wie soll man das machen? Theoretisch kann man das sagen. Wir machen jetzt in einer kleinen Spielstätte bestimmte Versuche. Ne? Und es fängt ganz primitiv damit an und schon ist eine Notiz in jeder Westzeitung und so, gerade weil das so klein gehalten wird. Insofern muss man das verstehen, dass das schwierig ist, das in der Praxis auseinanderzuhalten. Andererseits müssen wir das durchsetzen, glaube ich, dass das möglich wird, auch ohne Rücksicht auf Leute, die uns nicht gefallen, die dann das versuchen zu benutzen. Aber ich wüsste nicht, warum mich das deprimieren sollte. Und Erfolg und Misserfolg ist sowieso so eine vieldeutige Sache. Also, ich frage auch wegen Ihrer Äußerung Auseinanderfall von Wirkung und Erfolg. Ja, auf jeden Fall gibt es eine Gesetzmäßigkeit, glaube ich, dass die schnellen Wirkungen sind auf keinen Fall neue. Also was schnell wirkt, ist nie das, was neu ist und was wichtig ist. Nie. Oder fast nie. Im Moment, also heute. Das kann zur Zeit der Räuber anders gewesen sein. Das war eine viel simpler konstruierte Gesellschaft und die Situation war viel leichter zu definieren als unsere jetzt, die doch aus sehr vielen zusammengesetzt ist immer. Und Theater ist auch nicht mehr so ein Brennpunkt wie damals, wo das die einzige Öffentlichkeit war. Eine Frage, nicht ganz in dem Zusammenhang. Die Frage des Gleichnishaften klingt etwas abstrakter, Gleichnishaften oder Parabolischen, als auch mittelbare Widerspiegelung von Wirklichkeit ab, nicht unmittelbare. Sie sind also sehr konsequent bei den Möglichkeiten nachgegangen, auch in dieser Hinsicht. Es gibt ja aber Auffassungen, die der einen oder anderen Möglichkeit einen höheren Rang zusprechen. Nicht? Also entweder dem Parabolischen, ich erinnere an den letzten Hax-Artikel, Drama und Opal, oder umgekehrt. Also unterstellen wir, also dass das bei Ihnen sowieso nicht der Fall ist, nicht von Rangordnung da zu reden. Oder auch die Schuhmacher, die Parabel ausstellt. Uns würden aber interessieren, die sagen, spezifischen Grenzen und Chancen dieser beiden Wege, nicht? Also einerseits Bau, andererseits Philoktet zum Beispiel, von der Methode her. Wenn ich da gleich noch eine Frage anschließen darf. Frage zum Modell. Ich habe in Aufzeichnungen von mir, nun weiß ich nicht mehr genau, ob Sie das so gesagt haben, gefunden. Schreibe Ihnen das aber zu. Dass das Modell im Philoktet das Modell eines Gesellschaftsmechanismus sei und erst wenn das Modell verändert würde, könne die Gesellschaft verändert werden. In dem Zusammenhang, also überhaupt die Frage nach dem Modell. Dann darf man Äußerungen von Autoren nie so ganz ernst nehmen. Zum Beispiel deshalb frage ich ja. Ich Ich meine auch die von Hacks. Ich habe das nicht gelesen, Drama und Oper. Ich kann mir denken, ungefähr, was dran steht. Aber. Das ist aber das. Das ist klar. Das ist das Konsequenteste. Ja. Auffassung. Der Hacks hat ja auch anderes geschrieben und versucht und hat damit Schwierigkeiten gehabt. Und er hat jetzt für sich diesen Weg gefunden, den hält er für richtig und den muss er verteidigen gegen alles, was da von der Seite und von allen Seiten dagegen spricht. Das ist eine Notargumentation, glaube ich, die natürlich sich dann als klassisch gibt oder als olympisch. Das ist, würde ich nicht. Nee, ich habe sowas auch gemacht, also das geht leicht. Aber Wissenschaftler vertreten es ja auch, nicht? Es gibt auch von wissenschaftlichen Auffassungen. Das ist dasselbe, glaube ich. Wenn Schumacher für die Parabel ist, dann deswegen, weil es viel leichter ist, darüber Seminare zu machen oder Vorlesungen, als über das andere. Das ist aber gar nicht bewusst, glaube ich. Da gibt es einfach mehr. In diesem Fall bestimmt nicht. Nee, und es gibt da einfach mehr feste Kategorien und Termini und Begriffe und so. Es ist viel leichter, das als Wissenschaftler zu handhaben. Und so würde ich das erklären. Also mir fällt eine Vorlesung über Sinnschein auch leichter als überkommen. Eben, ja. Aber der lag. Und da habe ich gestern Zement. Und da haben wir gestern Zement nachgemacht. Das ist noch ganz leicht. Nein, eigentlich nicht, aber das war auch jetzt mal. Das war auch schwer. Das war schwer. Ja. Was das Modell angeht, da weiß ich nicht, was es ist, aber. Weil auch über solche Fragen gesprochen haben. Ja. Blinds Courage in Mayer haben Sie dazu was gesagt. Ja. Ja, das ist eigentlich das große Beispiel, warum es nicht geht, Blinds. Jedenfalls habe ich nie dran geglaubt und ich werde auch nie dran glauben. Weil da merkt man ganz deutlich den Realitätsverlust bei der Flins durch den Versuch, dieses Courage-Modell umzulegen auf die DDR. Vollständig umzulegen. Ja. Da entsteht so eine so Dialektik per se, also die, ja, so wie mit Ärmer und Reicher, oder Reicher und Ärmer. Einfach Gemeinplätze. Ne? Ja. Der Regen fällt von oben nach unten, wenn mein Kopf steht, fällt er von oben nach unten, von unten nach oben. Ne? Also sowas. Ne? Aber sehen Sie Philosophie selbst als Modell oder nicht? Ja, würde ich auch nicht so ernst nehmen. Also, dieser Text zu Philosophie, das muss man auch erklären, dass man. Da ging es um eine Uraufführung in München. Und es gab vorher verzweifelte Anstrengungen, eine Uraufführung hier zustande zu bringen. Auch mithilfe des Ministeriums und so. Und es gelang nicht. Es wurde keiner gefunden, der so dumm war, dieses Risiko auf sich zu nehmen, auch auf Befehl nicht. Und deswegen, da das schon 2 Jahre verschoben war, irgendwann wurde das peinlich, das immer abzusagen. Und da sollte das Tabu aufgeführt werden. Und da musste ich irgendwas dazu sagen, was bestimmte Interpretationen verhindert oder unmöglich macht, die natürlich durchaus denkbar sind, wenn jemand das dort inszeniert. Das war die Hauptfunktion dieses Textes. Deswegen sind da ein paar Akzente, glaube ich, im Verhältnis zum Stück sehr überbetont. Also das mit dem Privateigentum an den Waffen und diese Geschichten. Und ich glaube, das ist aber auch typisch für die Art von Verwendung solcher Begriffe in der Diskussion oder in der Ästhetik. Dass das nie den Sachverhalt deckt, so einen Begriff. Also den Sachverhalt eines Kunstwerks. Das sind immer nur Hilfskonstruktionen, um in bestimmten Situationen bestimmte Dinge zu fixieren oder wegzudrängen. Im günstigsten Fall Vermittlungen zu erleichtern. Und trotzdem, wenn ich das nochmal nachfragen darf, Das sind ja eine Philoktet oder Herakles 5, das ist eine andere Methode, nicht? Von Stoffen angefangen, nicht? Als Bau, nicht? Lohndrücker und auch Zement. Die spezifischen, warum sie sich für beide Wege entscheiden, nicht? Die spezifischen Chancen und vielleicht auch Grenzen, nicht? Nach der einen oder anderen Richtung. Es hat sicher viel Gründe. Einmal ist so ein Stück wie Bauen. Da bleibt es immer ein Problem, oder war es ein Problem beim Schreiben. Oder ich habe es empfunden irgendwann, dass ich nie mich in den Figuren voll ausdrücken oder artikulieren kann. Es verteilt sich, das, was ich sagen will, verteilt sich auf viele Figuren. Und ich könnte nie so reden wie der Barker da oder wie Bolbig oder so. Ne? Es gibt bestimmte Tonfälle oder bestimmte Worte, die ich verwende, die diese Figuren nicht verwenden können. Ne? So, damit es wahrscheinlich bleibt, da ist ein gewisser Rahmen. Bei einem antiken Stoff, der nicht mehr historisch ist, ne? Oder vorhistorisch ist, ne? Mythologisch ist, ist man völlig frei. Ne? Mit den Figuren kann man machen, was man will. Man kann die sagen lassen, was man will. Ne? Das ist ein Punkt, glaube ich. Ne? Ja, also sie können sich ungehemmter selbst ausdrücken, nicht? Ungehemmter durch, also reales Möglichkeiten. Ja, ja. Andererseits bin ich sicher, und das ist das, was ich meine bei Hax, ja. Was da das Gefährliche ist. Ich hätte Philoktet nie so schreiben können, wenn ich nicht vorher Umsiedlerin geschrieben hätte. Ja, ja, ja. Und das ist einfach lebensnotwendig, dass man, solange wir so eine zerrissene Welt haben, eben diese Zerrissenheit auch in der eigenen artikuliert. Ne? Und es ist einfach infantil zu glauben, dass man sich da raushalten kann. Ne? Ja. Das, meine ich, ist das Problem bei der Konzeption von Hax. Ne? Ja, das meinen wir auch. Ist es so, dass Hax versucht zu schreiben über das Poetische und sagt, dass der Alltag nur sehr schwer und mit großen Abstrichen poetisierbar sei. Und in dem Zusammenhang gibt es ja nun die Frage, ob es überhaupt kunstunwürdige Gegenstände gibt. Ja, das ist Quatsch, natürlich. Das ist absoluter Schwachsinn. Aber das entsteht einfach daraus, dass für Hax gibt es keinen Alltag. Einfach von seiner Lebensweise her existiert kein Alltag. Und in dem Fall ist es so simpel, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Und so wie er lebt, könnte er in keinem Land der Welt leben. Das kann er nur in der DDR, weil er woanders so viel Geld verdient hat. Aber das ist auch belanglos im Grunde. Aber Sie meinen nicht, dass es kunstunwürdige Gegenstände gibt? Ja, das ist überhaupt parasitär, so ein Standpunkt. Das ist, die Frage so zu stellen. Das kann man gar nicht ernst nehmen. Es ist auch mehr, das darf man auch wieder nicht ernst nehmen bei Hax. Seine Theorie ist viel mehr Kabarett als. Wenn er es auch ernst meint, aber es ist immer Kabarett. Ja, es gibt da auch eine gewisse Konsequenz drin, nicht? Also ja, an der Entwicklung. Ja, ein Kabarett kann sich ja auch nicht lange halten, wenn es nicht eine bestimmte Linie durchzieht. Ja, das Moment der Eulenspiegelei mit sich selbst, das scheint mir, das tritt zurück. Aber na gut, wir wollen uns nicht über Hax unterhalten. Da wird man mal dazwischen fragen. Wie sind die Lebensbedingungen eines Autors? Also ich meine das auch, wenn man dann Material zuliefern muss, dann auch mal materiell und von den Möglichkeiten zu leben, zu existieren. Ja. Fragen wir alle, nicht? Ja. Das ist natürlich auch aufschlussreich. Ja. Wenn Sie darauf antworten wollen, nicht? Das muss ich nicht sagen. Ach, das ist ganz simpel. Ich konnte eigentlich nie leben von dem, was ich schreibe. Bis, ich glaube, bis 65 oder 66, als ich in der Bundesrepublik gespielt wurde. Von da ab konnte ich ungefähr davon leben. Von dem, was ich in der DDR verdient habe oder jetzt verdiene auch, würde ich nie leben können. Das ist völlig unmöglich. Glauben Sie auch, dass das Tantieme-System in dem Zusammenhang eine Rolle spielt? Das Gegenwärtige? Sicher, ja. Wobei das in dem Fall nicht der einzige Grund ist. Das ist klar. Das ist klar. Ich habe auch. Ja, ja. Ja, natürlich ist das keine Lösung, so wie es jetzt ist. Vor allem, weil es ist einer der wenigen Bereiche, wo wir ganz gleichmacherisch sind. Ja, und ja. Ganz maoistisch. Aber eben auf der Basis einer kapitalistischen Struktur. Ja. Und das macht es so besonders absurd. Wir haben uns jetzt immer die Frage so gestellt, da sind die gegensätzlichsten Dinge herausgekommen. Soll ein Künstler moralisieren? Oder in welchem Sinne? Was ist denn das? Das würden wir gern von Ihnen wissen, was Sie unter moralisieren verstehen. Moralisieren, ich weiß wirklich nicht, was ist das? Also wir zögern im Moment zunächst. Ja. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das verdeutlicht, die Christa Wolf hat das zum Beispiel mal gesagt, dass sie moralisieren will, in welchem Sinne, also in einem durchaus historischen und hochwertigen Sinn, meines Erachtens nicht, diesem Interview mit dem Walter, nicht? Oder unter Stolper, weiß ich nicht, aus Privatgesprächen und bekennt sich dazu, zu moralisieren, natürlich, also auch nicht wie Kattel, sondern anders, nicht? Ich will keine Wertung reinstellen. Du programmierst aber vor nun. Ja. Also, um das mal zu verdeutlichen, weil man immer noch fragt, was wir meinen. Ne? Ja. Gibt es also irgendeinen... Na, seine Antwort hat eigentlich alles gesagt. Ja, klar.